Wer heute und hier noch imstande wäre, Vogelstrauß spielend über unsere Frage als die Frage vor allen anderen Fragen, als das gewichtigste, ernsteste und verhängnisvollste Problem für das Dasein des arischen Menschen hinwegzusehen und zu schwätzen, der wäre bar jeder geringsten Fähigkeit des Erkennens und bliebe dazu verdammt, ein ewig Blinder durch eine unverstandene Welt dahin zu torkeln. Und so ist es denn auch mehr als begreiflich, dass hier in Wien, wo für den deutschen Menschen wohl die Not am allergrößten geworden ist, die Hilfe doch auch am nächsten sein wird und dass geradezu gesetzmäßig eben von diesem gefährdetsten Punkte aus der Prozess des Umschwunges und der Genesung seinen Anfang nehmen soll. Der ungeheuerlichste Weltbetrug, der vielleicht im Laufe der Einwirkung Israels auf die Weltgeschicke der Völker jemals sich vollzogen hat, ist der mit der Herabsetzung des Valutawertes der besiegten Völker verbundene. Während in den früheren Kriegen die furchtbare Tätigkeit der sogenannten Hyänen des Schlachtfeldes darin bestand, dass diese verbrecherischen Elemente die Schlachtfelder durchstreiften und den Verwundeten und Toten die Wertgegenstände aus den Taschen, die goldenen Ringe von den Fingern, die Kleider vom Leibe rissen und sich aneigneten, hat solch schaudervolle Ausplünderungstätigkeit nach der Schlacht heutigen Tages beim besiegten Feinde vom Tage der Niederlage an den Anfang genommen und dauert Monate und Jahre lang fort, bis die militärisch begonnene Vernichtung, die im Auftrage Zions vorbereitend zu wirken hatte, in der völligen wirtschaftlichen Vernichtung ihren wohlaus kalkulierten Abschluss findet. Das Ungeheuerliche und Unwahrscheinliche dieses Phänomens erinnert lebhaft an die Anekdote von jenem englischen Lord, der seinem Gastfreunde die Schätze seines Londoner Palastes zeigt und auf einen ungeheuren Häuserkomplex im Umkreise weisend hinzufügt: Auch das alles ist mein eigen, ich bin nur neugierig, wie lange sich's die Leute noch werden gefallen lassen. Und wahrlich, dass die Menschheit den fluchwürdigsten Schwindel, den je ein Gauner Geheimbund vor aller Augen unbehindert zu vollziehen wagte, ohne jeden Einspruch, ohne jede Auflehnung, ohne den geringsten Versuch einer Kritik und Gegenwehr sich gefallen lässt, es ist ein solches Wunder menschlicher Dummheit, Gedankenlosigkeit und mangelnder Fassungskraft, dass man ob diesem Phänomene als dem noch nie dagewesenen Einverständnis ganzer Völker mit ihrer planmäßigen Vernichtung immer nur wieder staunen und staunen muss. Will man erforschen, welche Seite menschlicher Unzulänglichkeit es ist, die diesem ungeheuerlichen Weltbetruge Vorschub leistet, so bleibt als einziges Motiv der Erklärung die Tatsache der völligen Unpersönlichkeit aller derartigen Valuta-Vorgänge. Eine Unpersönlichkeit des Verfahrens, der einzig und allein der Jude die Wehrlosigkeit und Ohnmacht seiner Opfer seit jeher verdankt. Das fluchwürdige Wörtchen S, hinter welchem sich in allen wirtschaftlichen Verschiebungen Zions heimtückische Raubzüge zu verbergen wissen, ist, so absonderlich es klingen mag, der dämonische Zauberschlüssel, der alle Bollwerke völkischer Selbsterhaltungskraft Zions Weltherrschaft mühelos erschließt. Denn es sinkt die Valuta, es notiert auf der Börse, es fallen die Aktien, es geht der Kurs herunter, sind die scheinheilige Objektivität, Gesetzmäßigkeit und unpersönliche Sachlichkeit vortäuschenden Formulierungen, hinter denen sich den hilflosen Traumglotzblicken der geprellten Völker die satanischen Pläne und Machinationen von 100 bis 150 internationalen Börsengewaltigen verborgen halten, die ihre Raub- und Plünderzüge über die ganze Welt hin ungestört und ungestraft seit Beginn des Börsenbetriebes bis auf unsere Tage ununterbrochen fortgesetzt haben. Wer von den Benachteiligten selber wissen will, wie alle diese Valuta-Verschiebungen, ja der empörende Wahnwitz zu erklären ist, dass die Geldwerte der Völker wie jegliche andere Ware an den Börsen gefeilscht und je nach Plan der Schawrusse hochgewertet oder tiefer und tiefer herabgesetzt werden können, der höre unsere Weisen von Zion, wie sie diese Verbrechen, sobald sie zu ihrer eigenen Weltherrschaft geführt haben werden, also gleich als solche hinzustellen und abzuschaffen wissen werden. Sobald wir die Weltherrschaft angetreten haben, werden derartige Machenschaften auf dem Gebiet der Weltwirtschaft restlos verschwinden. Wir werden auch die Wertpapierbörsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, dass die Achtung vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird. Wir werden ihnen einen gesetzlichen Zwangskurs, nämlich den Nennwert, verleihen und jede Ermäßigung oder Erhöhung desselben bestrafen. Auch die Erhöhung kann nicht geduldet werden, da sie Anlass zur späteren Herabsetzung gibt. Die Wertpapiere der nichtjüdischen Staaten wurden von uns zunächst auch über dem Nennwerte gehandelt, dann aber allmählich weit unter denselben herabgedrückt. Die Weisen von Zion, Seite 138. Ist es nicht zum Verzweifeln, dass die arischen Völker, deren urgegebener Naturanlage die ganzen Börsenwertverschiebungen, das ewige Hinauf und Hinab zum Zwecke spekulativer Ausbeutung wesensfremd und verhasst war und sein wird, auch keinen Finger zu deren Beseitigung jemals rührten und rühren, während die Erfinder des ganzen Verbrechertums selber, sobald sie durch den planmäßig betriebenen ungeheuerlichsten Weltbetrug alle Macht in ihren Händen haben werden, in plötzlicher Großmut und Gerechtigkeit der Menschheit die Erlösung von all dem Verbrecherischen hochherzig schenken werden? Wie der Tierbändiger, der durch Aushungerung Kraft und Willen des eingesperrten Tieres bricht und ihm wieder Nahrung verabreicht, wenn es in ohnmächtiger Schwäche seine Peitsche und seinen Befehlen zu folgen lernte? Gleich hier soll vermerkt werden, dass der unüberblickbare Weltschwindel des Judentums seinen Höhepunkt, seine Krönung und seine Vollendung in den Schwindelsegnungen erreichte, die Zion den Völkern großmütig gewähren würde, sobald sein Weltbetrug ihn zum Weltsiege verholfen hätte. Siehe hierüber auch unseren Aufsatz »Vernichtung und Neuordnung«, der ein anschauliches Gleichnis für dies Schwindelgeschenk nach der Vernichtung wird. Wer aber die Kursstürze der deutschen und namentlich der unglückseligen deutsch-österreichischen Valuta im Verlaufe der letzten Jahre beobachtete, der konnte wahrnehmen, wie, abgesehen von den großen Hauptplane, die ganzen Werte des zu vernichtenden Landes zu möglichst billigem Gelde den Kindern Israels aller Ententeländer zuzuschanzen, die jeweiligen Tieferschwankungen stets die Antwort auf einen stärkeren Anschlusswillen, auf ein Erwachen völkischen Empfindens, auf ein Aufflammen nationalen Bewusstseins und selbstherrlicher Lebenskraft waren. So zwar, dass die Tieferbewertung von Mark und Krone im Grunde nichts als die Unzufriedenheit und die Strafe des Weltpeinigers Zion für das renitente Benehmen seiner ungelehrigen Pflegebefohlenen bedeutet. Wie lange noch, verblendete und geradezu verblödete Völker Europas, werdet ihr euch die schamlos freche Vergewaltigung des Weltzuchtmeisters und Peinigers Zion gefallen lassen? Und wie lange noch wird derjenige, der unbeirrt von dem Sande, den Zions Druckerschwärze der ganzen Welt in die Augen streut, zu sehen nicht verlernt hat, dazu verdammt bleiben, ein Rufer in der Wüste, nicht gehört und nicht gesehen zu werden von denen, die er erretten möchte?